bisher bei der Jagd. Wir sind die letzte Chance, die dieses Land hat. Und das meine ich bitter ernst. Das Volk hat entschieden, nun beginnt eine neue Epoche, meine Damen und Herren. Oh, fällt es so schwer, mal nicht über das Dritte Reich zu reden? Diese Heuchelei ist ein zweites Töten der Opfer aus niederen Beweggründen. Das ist meine tiefste Überzeugung. Der komplette Inhalt dieser Gruppe wird eines Tages bei der Presse landen. Immer daran denken. Diese Folge beginnt am Wochenende, an einem Samstag im Januar 2016 um genau 16 Minuten nach 4. Nachmittags. Da ploppt in mehreren Postfächern eine E-Mail auf. Die Empfänger gehören zu einem ausgewählten Kreis aus Freunden und Gleichgesinnten, Leuten mit Geld. Die Mails kommen unregelmäßig, aber beständig, seit einigen Jahren. Merkel erwartet, in Klammern erfreut, 1 Million neue Flüchtlinge aus der Türkei. Der Verfasser hat es auf die Kanzlerin abgesehen. Die Alternative zum Nichtwiderstand gegen diese Dirne der Fremdmächte ist der sichere Bürgerkrieg. Der Absender der Mail, PB, liest sich etwas kryptisch. Die meisten Empfänger, die diese Rundmail über Merkel lesen, schenken ihr wohl kaum Beachtung. Doch dann landet die Mail knapp 2 Jahre später in der Öffentlichkeit, macht Schlagzeilen und wird sogar im Sächsischen Landtag vorgelesen. Ich zitiere hier, wer war denn das? Ich zitiere, die Merkel-Nutte lässt jeden rein. Sie schafft das. Dumm nur, dass es unser Volkskörper ist, der hier gewaltsam penetriert wird. Es handelt sich um einen Genozid, der in weniger als 10 Jahren erfolgreich beendet sein wird, wenn wir die Kriminelle nicht stoppen. Boah, das ist jetzt echt hart. Und zwar nicht nur, weil hier die Kanzlerin beleidigt wird, sondern auch, weil der Verfasser Geflüchtete rassistisch herabsetzt. Ja, und am Ende, in einem PS, da schreibt er dann noch: Wer sich über die Sprachwahl in diesem Mailing aufregt, einfach abmelden. Der Mann, der diese Zeilen geschrieben hat, zieht 2017 in den Bundestag ein. Ja, und dort will er eines der mächtigsten Ämter ergattern. Für die AfD. Das ist die Jagd. Ein Podcast von WDR Investigativ und NDR Recherche. Ich bin Katja Riedl und zusammen mit meinen Kollegen Sebastian Pittelko und Christian Basel nehme ich dich mit in die geheime Chatgruppe der AfD-Fraktion im Bundestag. Fast 4 Jahre, über 40.000 Nachrichten. Welche Strategien verfolgt die AfD im Parlament und was denken die AfDler über sich selbst? Das hier ist Folge 2. Ein Schuss ins Knie. Soweit die Eindrücke aus Oberfranken und ich gebe weiter nach Regensburg zu Simone Schneppensief. In Bayern steht ein AfD-Politiker gerade vor einem Mikrofon. Vielen Dank. Auf der anderen Seite haben wir Peter Böhringer von der AfD. Er ist auf dem 2. Listenplatz in Bayern und damit wird er auf alle Fälle in den Bundestag einziehen. Herr Böhringer, Sie sind. Das ist am Wahlabend 2017, etwa 400 Kilometer Luftlinie südlich von der alten Disco in Berlin, in der die AfD gerade ihren Wahlerfolg feiert. Da liegt nämlich Regensburg. Und hier steht Peter Böhringer mit einer Reporterin des Bayerischen Rundfunks vor der Kamera. Als frisch gewählter Bundestagsabgeordneter mit randloser Brille und glatt rasiertem Gesicht. Sein Wahlkreis Amberg ist in der Nähe. Es ist ein paar Stunden her, da hat Gauland gedroht, die AfD würde ab jetzt auf Jagd gehen. Herr Gauland hat ja gesagt, er will die Merkel jagen. Wie kann denn deine Arbeit aussehen in Berlin? Ach, immer die Terminologie. Sie sind jetzt die 5. heute Abend, die mich auf das Thema Gauland-Jagd anspricht. Wir wurden gejagt. Monatelang. Herr Peter Böhringer, der will hier lieber seine eigenen politischen Ziele verbreiten, als sich für Gauland zu rechtfertigen. Ich erzähle seit 15 Jahren das Gleiche. Die Euro-Rettung ist Wahnsinn, sie ist verfassungswidrig. Es ist auch Antimarktwirtschaft, es ist planwirtschaftlich. Die Grenzauflösung ist sowieso völlig verrückt. Die Leute wollen nicht islamisiert werden und nicht multikulturalisiert werden. Sie wollen die Nation erhalten. Die Nation ist der natürliche Lebensraum. Die Nation als natürlicher Lebensraum, das ist übrigens NS-Sprache. Böhringer gibt sich gerne deutsch-national, gebildet, aggressiv. Während er im Interview betont eloquent auftritt, weiß noch kaum jemand, wie radikal er wirklich denkt bzw. schreibt. Denn die Mail aus dem Januar 2016, die hat er verfasst. Okay, also wir sehen, das werden jetzt sehr bewegte Zeiten in Berlin werden und damit gebe ich weiter nach Schwaben, nach Augsburg. Böhringer ist eigentlich Vermögensberater, hat angeblich selbst etwa 20 Technologiefirmen finanziert. Das schreibt er zumindest in einem Lebenslauf. Als 2002 der Euro eingeführt wird, politisiert ihn das offenbar. Er nennt den Euro später eine machtpolitische Fehlgeburt. Stattdessen hat es ihm Gold angetan. Er gründet einen Verein, die Deutsche Edelmetallgesellschaft. Seine Kontakte gehen bis in die Welt der Superreichen. Im Übrigen konzentrieren wir uns auf das von Berlin aus Machbare, also Eurokritik. 2012 wird er sogar Mitglied in einem sehr elitären Politzirkel, der Hayek-Gesellschaft. Mitglieder sind da auch zum Beispiel der Fürst von Liechtenstein, namhafte Ökonomen und später auch prominente AfDler. Da wird man übrigens nur mit Empfehlung aufgenommen. Trotzdem ist das Zentralbankenunwesen auch jenseits der EZB kritikwürdig. Diese Gesellschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Gedankengut des österreichischen Nationalökonomen Friedrich August von Hayek zu verbreiten. Also so Ideen wie Freihandel und Deregulierung. Aber wie können die Fehlentwicklungen der Geldwelt seit 1971, Ende Goldbindung der Währungen, nicht als Oppositionspartei von B aus verändern? Es sind Kreise mit viel Geld, die ihre Hoffnungen schon länger auf Leute wie Peter Böhringer setzen. So hören wir es jedenfalls immer wieder bei unseren Recherchen. Bin allerdings aktuell am Goldthema und damit auch am Papiergeldwahnsinn wieder dran. In die AfD tritt Peter Böhringer gar nicht sofort ein, obwohl die Partei ja von Anfang an auch den Euro und die Finanzmärkte kritisiert. Bitte etwas Geduld. Erst 2015 wird er Parteimitglied und zwei Jahre später dann Abgeordneter im Bundestag. Und dann bekommen mein Kollege Sebastian und ich diese Rundmail zugespielt. Geschrieben von Peter Böhringer. Ja, sorry, dass wir dazu jetzt nicht mehr sagen können, also von wem und wie genau. Es war auch nicht die einzige E-Mail. Die anderen waren ähnlich. Zum Beispiel die aus August 2016. Merkel und Gabriel muss ihre Immunität genommen werden. Vor allem aber müssen sie weg. Es geht in Böhringers Mails um Hass auf die Politik und Hass auf den Islam, also auch Rassismus. Er bezeichnet Muslime als Surensöhne. Geflüchtete nennt er Zudringlinge aus Afrika. Und er schwafelt von einer fremdbestimmten Bundesbank. Er ist ganz schön heftiges Zeug. Schon mal vorweg. Wir haben Böhringer natürlich angefragt, ihm Fragen zu all den Dingen gestellt. Ein Interview will er uns für diesen Podcast aber nicht geben. Er wolle sich öffentlich nicht äußern und verweist auf seine bisherigen Aussagen zum Thema. Das aus seinen E-Mails, das taucht ja alles teilweise in rechten Verschwörungsmythen auf. Ja, musst du dir ja nicht geben, ne? Schon klar, ja. Wer sich über die Sprachwahl in diesem Mailing aufregt, einfach abmelden. Viele Grüße, Ihr PB. Wer sich aufregt, einfach abmelden. Wir haben uns damals durch die ganzen Mails gearbeitet und zwei Tage nach der Wahl und dem Interview beim Bayerischen Rundfunk, also im September 2017, da haben wir dann darüber berichtet. Die E-Mail, die wird zum Skandal. Ja, Medien berichten deutschlandweit. Viele Politikerinnen und Politiker sind echt schockiert über das, was sie dort lesen. Und dieser Peter Böhringer will eben jetzt Vorsitzender des Haushaltsausschusses werden. Er will das Gremium anführen, in dem die Regeln beraten werden, wie der Staat seine Milliarden ausgeben darf. Peter Böhringer ist in Gaulands Jagdtruppe der Mann für die Überwachung der Staatskasse. Denn ohne die Beratungen im Haushaltsausschuss kann der Staat einfach kein Geld ausgeben. Als größte Oppositionspartei darf die AfD als erste auswählen, in welche Ausschüsse sie möchte. Den anderen Parteien wie den Linken und den Grünen, denen passt das überhaupt nicht. Kurz vor seiner Wahl muss Böhringer sich im Bundestag rechtfertigen. Es wurde immer wieder kolportiert, der Spruch Merkel-Nutte, Justizhuren, wie stehen Sie dazu? Ist das auch Kampagne? Böhringer rollt die Augen. Ich finde es nicht mehr in Ordnung inzwischen, die mediale Kampagne, die an dieser Stelle läuft. Ich habe dieses Wort aus dem Rotlichtviertel in Bezug auf unsere Kanzlerin niemals gesagt und ich habe es nirgendwo veröffentlicht. Ja, aber er hat es geschrieben, in einer Rundmail. Und die hat er verteilt, wenn auch nur an einen ganz kleinen Privatkreis, wie er selbst mal zugegeben hat. Böhringer geht es offenbar darum, seine Wahl zum Vorsitzenden des Haushaltsausschusses nicht zu gefährden. Die findet Ende Januar 2018 statt. Das ist ungewöhnlich, also dass überhaupt gewählt wird. Normalerweise werden die Vorsitzenden nämlich nur bestimmt. Reine Formsache. Aber gegen Böhringers Kandidatur haben alle anderen Fraktionen Widerspruch eingelegt. Klar, die Herabwürdigung der Kanzlerin war wahrscheinlich einfach zu viel. Und in so einem Fall müssen die Mitglieder eben abstimmen. Die Linken stimmen gegen Böhringer. CDU, CSU, SPD und die Grünen enthalten sich in der Wahl und FDP und AfD, die stimmen für ihn. Es reicht. Böhringer setzt sich durch. Ein erster Treffer für die AfD im Parlament. Es läuft für die AfD im Bundestag. Sie bekommt nicht nur den Vorsitz im Haushaltsausschuss, sondern noch zwei weitere. Den Rechtsausschuss und den Tourismusausschuss. Allmählich finden die Abgeordneten der AfD auch noch woanders zusammen. An einem Ort, von dem lange kaum jemand etwas weiß. Sie gründen eine WhatsApp-Gruppe. Sie wird zum digitalen Hinterzimmer der Fraktionen. Sie nennen sie Quasselgruppe. Vielleicht eine Anspielung auf Quasselbude. So soll der Reichstag ja in den 1920er Jahren vom damaligen Kaiser abfällig genannt worden sein. Und in diesem digitalen Hinterzimmer schreiben sie, was sie von ihren politischen Kontrahenten halten. Sie planen ihre Strategien und sie reagieren spontan auf das, was im Plenum passiert. Bitte nicht so viel für die FDP klatschen. Ich finde das auch ziemlich schädlich. Da ist zum Beispiel diese Debatte am 12. September 2018. Kurz zuvor war es in Chemnitz zu einem tödlichen Angriff gekommen. Ein Mann, Daniel H., der wurde mit Messerstichen getötet von einem Syrer und einem Iraker. In der Folge veranstalten Rechtsradikale in der Stadt Hetzjagden auf Asylbewerber. Sie verfolgen sie auf offener Straße und veranstalten Trauermärsche für den getöteten Daniel H. Auch Teile der AfD laufen da mit. Im Bundestag findet kurz darauf die Generaldebatte statt. Sowas wie die große Aussprache zur Regierungspolitik. Nicht der Mensch ist zu klein, das Amt ist zu groß. Im Livestream schreitet Fraktionschef Gauland um Punkt 9 Uhr zum Rednerpult. Dann setzt er an. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben diesem Lande und seinen Bürgern nichts mehr anzubieten, außer Sturheit, Rechthaberei und Beschimpfung. Verbarrikadieren Sie sich im Bundeskanzleramt nur weiter von der Wirklichkeit. Ich wiederhole meine Frage. Wer gefährdet den inneren Frieden in diesem Land? Wir nicht! Ich bedanke mich. Er spielt auf Chemnitz an, auf Asylbewerber als mutmaßliche Täter. Das Parlament ist entsetzt. Martin Schulz von der SPD. Und ich finde, es ist Zeit, dass die Demokraten in diesem Lande sich gegen diese Art der rhetorischen Aufrüstung, die am Ende zu einer Enthemmung führt, deren Resultat Gewalttaten auf den Straßen ist. Es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute wehrt, Herr Präsident. Standing Ovations. Das Parlament wehrt sich. Gaulands Jagdtruppe bekommt richtig Gegenwind. Auch vom SPD-Abgeordneten Johannes Kahrs. Rechtsradikale in diesem Parlament sind nicht nur ein Problem. Rechtsradikale in diesem Parlament sind unappetitlich. Und während sich Johannes Kahrs immer mehr in Rage redet, steigt auch die Wut der AfD-Abgeordneten. Und wenn man sich das anguckt, dann haben sie außer dumme Sprüche keine Inhalte, keine Lösung. Das ist peinlich. Hass macht hässlich. Schauen Sie über den Spiegel. Man kennt das von Rechtsradikalen, kann man keine Lösung erwarten. Und wenn sie dann jetzt auch noch gehen, kann man ihnen nur einen Spruch zurufen. Liebe Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Bitte nehmen Sie Platz. Geschlossen ist die AfD-Fraktion jetzt von ihren Plätzen aufgestanden und marschiert aus dem Plenum. Ein richtiger Affront. Kahrs nennt die AfD ein paar Wochen später auch rechtsradikale Truppe rechts von mir. Und jetzt ist man in der Quasselgruppe auf Rache aus. Liebe Mitstreiter, nach dem unsäglichen Auftreten gestern der SPD, unter anderem von Herrn Kahrs, habe ich in meiner Rede noch einmal umgeschrieben. Heute um ca. 10.15 Uhr werde ich die SPD an den Pranger stellen, wegen ihrer Medienverflechtungen. Vom Titel 450 Euro Arbeitsverhältnisse nicht irritieren lassen. Ich mache das wie immer. 2 Minuten über den Antrag, 6 Minuten für die SPD. Hey, freue mich schon. Kahrs ist eine radikal böse Afteröffnung. Uwe, haut drauf! Auch an anderen Tagen ist das digitale Hinterzimmer der Ort, an dem die Fraktion ihre Wut auf die anderen ganz ungefiltert rauslässt. Mülltrennung. Erst FDP, dann SPD, dann CDU. Also bei AKK bekäme ich eine erektile Dysfunktion. SPD, du Opfer. Dich fressen wir als Nächstes. Also ein kurzer Einschub. Ihr habt es sicherlich auch schon gemerkt. Wir zitieren aus der Chatgruppe auch die wirklich krassen Beleidigungen. Wir machen das, weil ja weglassen nur den Eindruck verfälschen würde und vieles würde halt harmloser klingen, als es tatsächlich ist. Wir wussten schon lange von dem internen Chat. Hinter vorgehaltener Hand wurde in der AfD immer mal wieder über diese Quasselgruppe gesprochen. Und dann, im Juni 2021, letztes Jahr also, da haben wir eine Mail bekommen. Mit Anhang. Von wem die Mail kam, das sagen wir nicht. Zu unserem Job gehört es nämlich auch, unsere Quellen zu schützen. Ja, und wer uns vertraulich Dokumente gibt, weil er einen Missstand anprangern will, der kann sich darauf verlassen, dass wir seinen Namen nie preisgeben. Aber mit den Dateien, da konnten wir erstmal nicht so viel anfangen. Und deswegen kommt jetzt unser Kollege Christian ins Spiel, der Datenjournalist. Ich habe ihn dann angerufen und gefragt, sag mal, kannst du auf diesen Datensatz schauen? Das ist eine Chatgruppe der AfD. Und ich dachte mir so, okay, eine Chatgruppe von der AfD, ja, dann schick mal. Und dann kommt eine Mail mit Anhang. Das waren mehrere HTML-Dateien und eine Textdatei. Die habe ich dann erstmal in eine ordentliche Datenbank umgewandelt, um einen Überblick zu bekommen. Also damit man die Dateien durchsuchen kann und einen Eindruck bekommt, was da alles so drin ist. Und das waren dann eben über 40.000 Nachrichten von AfD-Abgeordneten im Bundestag aus über 3 Jahren. Und die lagen jetzt auf meinem Rechner. Und wir finden 76 von den 92 AfD-Abgeordneten in der Quasselgruppe. Auch Peter Böhringer und Hans-Jörg Müller, den wir aus der ersten Folge schon kennen. Promis wie Beatrix von Storch oder auch Parteichef Tino Chrupalla. 3 Chatmitglieder können wir nicht identifizieren. Von den beiden Fraktionsvorsitzenden Gauland und Weidel, da finden wir überhaupt keine Nachrichten. Sie sind nicht in der Gruppe. Wir fragen uns aber, ob sie überhaupt mitbekommen, wie ihre Kollegen so lästern oder was die so über sie sagen. Ja, wir werden sie das später noch fragen. Für uns ist die erste Herausforderung, erstmal verstehen, was da alles so drinsteht. Jo, und wie so eine Chatgruppe halt ist, ist es ein ziemliches Durcheinander an Themen, Links und Emojis. Also müssen wir es systematisieren, ordnen. Wir beschließen, wir lesen die über 3000 DIN A4-Seiten komplett, und zwar jeder von uns. Ja. Und dann treffen wir uns in einem Hotelzimmer irgendwo zwischen Berlin und Köln. Oreo. Ja. Geil, die sind lecker. Die sind mega gut. Hast du jetzt erst gesehen, ne? Ja, nein. Nach der Nussecke ist Oreo das... Ja, Sebastian, der fährt wie ich auch halt voll auf Kekse ab. Vor allem, wenn es stressig wird. Hirnnahrung für tausende von Nachrichten. Die machen weiter. Naja, Zettel nehmen, aufschreiben, was wir in der Chatgruppe entdecken und an die Wand kleben. Und dabei ans Mikrofon stoßen. Also alles mal Stichworte, die man so braucht. Ne? Deutschland, Narrativ, Deutschland geht unter, das haben wir noch nicht. Mhm. Doch, das hast du schon aufgeschrieben. Deutschland vor Untergang. Ah, okay. Genau, da finden wir zum Beispiel solche Chats hier. Wenn die AfD untergeht, dann geht Deutschland mit. Es gibt ein Vaterland, wir sind Patrioten, wir sind die letzte Hoffnung. Die letzte Hoffnung, naja, das klingt echt schon super dramatisch. Aber uns überrascht vieles davon halt auch nicht. Wir bekommen seit Jahren ja AfD-Sachen zugespielt, das ist oft radikal. Und da kommt dann natürlich auch sowas hier. Es gibt die Möglichkeit eines Siegertribunals, Nürnberg 2.0, die rumänische Lösung nach einer Revolution oder aber die rechtsstaatliche Lösung, sprich AM und Konsorten werden niemals für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Anführungszeichen, da ich politische Verbrechen meine, nicht Straftatbestände des geltenden Rechts. Weil wir in einem Unrechtsstaat leben und die einzige Systemopposition sind. Wir müssen wohl warten, bis das alte Regime wirtschaftlich ans Ende kommt und der Funke aus Österreich, Italien, Frankreich und so weiter überspringt. Das wird kommen. Und für die dann ebenfalls kommenden gnadenlosen Kämpfe müssen wir uns rüsten. Ja, dazu haben wir Weidel, die Fraktionschefin, später auch noch interviewt. Ich habe ihr da den Chat eben auch noch mal vorgelesen. Es ist ja im Grunde genommen eine richtige Umsturzrhetorik. Ich weiß nicht, aus welchem Chat das kommt. Also wenn Sie mir sagen können, aus was für einem Chat das ist, dann könnte ich das einordnen. Weidel weiß also nichts über die Quasselgruppe. Also noch nicht. Das ist die Chatgruppe Ihrer Bundestagsfraktion. Sagen Sie mir mal bitte den Namen. Quasselgruppe. Ach die, daher kommt das, aus der letzten Legislatur. 79 Ihrer Kollegen Mitglied gewesen. Mhm. Ja, ich bin ja als Vorsitzende in diesen ganzen Chatgruppen nicht mit drin. Ja, das ist natürlich schwierig, das so auch auszudrücken. Ich weiß natürlich, was dahinter steht. Letztendlich ist das eine Rhetorik, von der man Abstand nehmen sollte. Und weiter möchte ich das auch gar nicht kommentieren. Mhm. Puh, also ich muss sagen, ich fand das erstmal schon krass zu lesen. Obwohl, naja, das Radikale, das ist ja das, was man so von der AfD erwartet erstmal. Also es gab ja schon öfter Chat-Veröffentlichungen. Aber dann gab es ja auch noch sowas hier. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Thomas. Auch von mir alles Gute. Herzlichen Glückwunsch und bleib wie du bist. Nachdem sich die Klassengruppe primär zur Geburtstagshotline gewandelt hat, die Frage, haben wir Inhalte? Ja, Geburtstagswünsche. Wir haben da vier Menschen in das gelesen. Zweifel an sich selbst oder an dem, was im Plenum passiert. Oder auch Sachen, auf die sie stolz sind. Also zum Beispiel, wenn sie einen Artikel in einem rechtsextremen Medium wie PE News veröffentlicht haben. Bitte lesen. Der Artikel zeigt auf, wo wir uns befinden und wohin es führen wird. Dann schonungslos offen, wahr und nachvollziehbar, lieber Martin. So ist es. Bravo, Martin. Auf den Punkt. Sehr tiefgründig. Klasse. Naja, und auf diese ganzen, das MdB-Sein sind sie auch stolz. Ja, und dass sie MdB-Sein, dass sie Anfragen aus Russland bekommen. Ja, ja, stimmt. Die Anerkennung. Na, da sind wir über Anerkennung, ne, insgesamt. Ich schreibe das mal als Überbegriff auf. Im Hotel brauchen wir einen Moment, um uns zu sortieren. Anerkennung. Kann man zusammenlegen. Nun und Stolz. Wir lesen auch viel, wie sie sich organisieren und auch absprechen. Also wenn sie zum Beispiel eine Fraktionsklausur in Polen planen. Mal was anderes. Wer fährt am Wochenende mit zur Klausur und raucht nicht? Würde gern ein paar Stangen Zigaretten mitbringen. Mein Dorf freut sich. Und wir haben ja Wahlkampf. Wir haben schnell gemerkt, da steckt eigentlich eine ganz andere Geschichte drin, was darüber hinausgeht, die Radikalität der AfD aufzuzeigen, wie wir es schon zigmal gehört haben. Jetzt haben wir die Chance zu erleben, wie die AfD-Abgeordneten wirklich miteinander sprechen und wie sie denken, wenn keiner zuhört. Zumindest die der Bundestagsfraktion. Ja, wir haben uns dabei aber auch ernsthaft die Frage gestellt, darf man das überhaupt machen? Bekommt die AfD nicht dadurch, dass wir sie selbst so viel sprechen lassen, eine viel zu große Bühne? Ja, wir haben das dann abgewogen und uns dann entschieden, dass wir mit allen journalistischen Einordnungen aus unseren jahrelangen AfD-Recherchen mit diesem besonderen Blick eine Berichterstattung rechtfertigen können. Weil man nochmal sehr viel Neues über die Sicht der AfD auf die Gesellschaft erfährt. Ja, und nur so kann man ja auch verstehen, wie sie so schnell so groß werden konnte. Und auch wenn es einige nicht wahrhaben wollen, im Bundestag muss man wirklich arbeiten, wenn man etwas verändern will. In der Quasselgruppe fällt uns auf, da schreiben gar nicht die bekanntesten Gesichter am meisten. Uns fallen jedenfalls Leute auf, die wir vorher nicht so sehr auf dem Schirm hatten. Das ist die Nachricht, die wir an die Mannschaft schicken müssen, an der Basis. Und nicht da sind eh zu viele, weil die sich nur in den Ecken rumdrücken. Leute, die in der Quasselgruppe am lautesten sind, sonst aber in der Öffentlichkeit viel weniger bekannt. Demokratie ist ein schwieriges Geschäft. Das habe ich auch erst hier im Bundestag gelernt. Ja, von dem stammen die meisten Nachrichten im Chat. An einer Stelle wird er mal großer Held der WhatsApp-Gruppe genannt. Der Fehlschreiber ist Uwe Witt. Über 5000 Nachrichten sind von ihm. Er kommentiert fast alles, mahnt oft zur Sache. Ja, in unseren Recherchen hatten Sebastian und ich mit ihm bisher noch nicht so viel zu tun. Wir kennen ihn damals noch nicht persönlich. Ja, er klingt so ein bisschen gemäßigter. Was will denn so jemand eigentlich in der AfD? Als erstes haben wir uns die Videos auf seiner Facebook-Seite angeschaut, die vom Tonfall her erstmal gar nicht so nach AfD klingen. Liebe Freunde, heute habe ich mir mal gedacht, ich schicke euch mal ein Video aus dem Bundestag. Wieder mal bin ich einer der Ersten, der hier ist. Mit grün-weiß gestreifter Krawatte, schwarzem Hemd und grauem Sakko, kurzgeschorenen Haaren, morgens im Bundestag, im Selfie-Modus. Ich hoffe, wir enttäuschen euch nicht und können eine gute Politik für unser Land und für die AfD machen. Glück auf! Ja, Glück auf, der Bergmannsgruß, das sagt er halt öfter in seinen Videos. Witt, der halt im Ruhrgebiet aufgewachsen ist mit den ganzen Zechen und Kokereien. Er hat sich und die von ihm gegründete Alternative Vereinigung für Arbeitnehmer mal als linken Flügel der AfD bezeichnet, weil er Forderungen für Arbeitnehmer, Arbeitslose und Rentner ins NRW-Wahlprogramm gebracht hat. In der Chatgruppe sagt er, was er mit der Partei vorhat. Dann lasst uns die Zeit bis 2021 nutzen, um aus der AfD eine echte Volkspartei zu machen. Nach 2021 wird es richtig schwer, denn die CDU wird wieder konservative Politik machen. Eine echte Volkspartei. Inhaltlich heißt es für ihn, im Bundestag will er heute Arbeits- und Sozialpolitik machen. Ja, früher, da war er noch in einem anderen Business unterwegs. Das Hotel Eichenhof. Chef Uwe kocht vor Wut. Dann rastet irgendwann bei mir auch mal was aus, dann schmeiße ich mir auch schon mal die Suppe vor die Füße. Was ist das hier? Dreck und Ärger, wohin man schaut. Keine Gäste, kein Geld und miese Stimmung. Ja, und Witt ist auch das hier. Im Fernsehen auf RTL vor 14 Jahren, da liefen nämlich abends die Kochprofis. Angst und Unsicherheit gehören zum Alltag. Soweit alles klar? Ich ja. Komm gleich. Ja. Weil man sieht das bei ihm auch am Blick, dass er schlecht drauf ist. Ja, jetzt will ich mal ein bisschen aufbauen. Ich bin auch dabei, Chef. Macht man einmal was falsch, macht man es immer falsch. Das hier sagt der Koch im Hotel Eichenhof damals über seinen Chef, Uwe Witt. Dem gehört das Hotel in Mecklenburg-Vorpommern seit 2 Jahren. Das Hotel ist schon Witts zweite Karriere. Er hat in NRW vorher Schlosser gelernt und in Personalabteilungen gearbeitet. 2006, da kauft er das Hotel. Aber das läuft nicht. Die Kochprofis, die sollen das jetzt, 2 Jahre nach dem Kauf, richten und Gäste anlocken. Wir hatten dann, weiß nicht, 10 Essen am Abend. Und jetzt sind wir froh, wenn 2 kommen. Wir tragen uns tatsächlich mit dem Gedanken, einfach zu sagen, okay, wir schließen den Laden ab. Da haben wir mehr Geld, als wenn wir das Lokal geöffnet lassen. Service! Doch kurz nach den Dreharbeiten, im Mai, da rückt um 2 Uhr nachts die Feuerwehr aus. Das Hotel steht in Flammen. 250.000 Euro Schaden schätzungsweise. Und die Versicherung, die zahlt nicht. Witt geht insolvent. Er muss ganz von vorne anfangen. Ja, und am gleichen Tag, an dem diese Episode hier der Kochprofis ausgestrahlt wird, am 15. September 2008, da passiert dann noch das hier. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Finanzkrise in den USA hat sich dramatisch zugespitzt. Eine der größten Banken des Landes ist zusammengebrochen. Die Pleite von Lehman Brothers, einer amerikanischen Großbank. Und deshalb gilt als vierte Voraussetzung: Die zu beschließenden Hilfen für Griechenland sind alternativlos, um die Finanzstabilität des Eurogebietes zu sichern. Finanzkrise, Eurokrise, alternativlos. Ja, das ist ein Dreiklang, der auch zur AfD führt. Eine Gruppe von Eurokritikern gründet am 6. Februar 2013 eine Partei, die damals noch eine Professorenpartei ist. Die Alternative für Deutschland. In diesem Jahr hört Witt einen Vortrag von dieser neuen Partei. Er hat Ideen, findet Gefallen an den Leuten und tritt ein. Vielleicht ist es für ihn ja nach seiner Hotelkrise ein Neuanfang und vielleicht will er damit jetzt was verändern. 2013 scheitert die Partei knapp am Einzug in den Bundestag. Witt steigt in der jungen Partei aber schnell auf. Er gründet eine Vereinigung für Arbeitnehmer 2015, in dem Jahr, als die AfD über ihre Ausrichtung streitet und darüber, wie radikal sie sein darf oder sein will. Ein wichtiger Gründer, Bernd Lucke, verlässt deshalb die Partei, spaltet sie, nimmt viele Mitglieder mit. Ja, und fast wäre es das mit der AfD auch schon wieder gewesen. Doch dann kommt der Herbst 2015. Fast 900.000 Menschen suchen in Deutschland Asyl. Es gibt eine Welle der Solidarität, aber es gibt auch Hass auf die Migranten. Die AfD schlägt von nun an ganz gezielt Kapital daraus und strukturiert sich jetzt richtig um. Von der Eurokritik zur offenen Anti-Migrations- und Anti-Islam-Partei. Als Uwe Witt 2017 für den Bundestag kandidiert, ist die Eurokritik nur noch ein Randthema. Auf den Wahlplakaten sind jetzt eher so Aussagen zu lesen wie, ja, keine Burkas tragen, lieber Bikinis. Längst hat sich die Partei radikalisiert. Doch im November 2018, da stellt sich Uwe Witt im Bundestag zur Wahl. Sein Ziel? Als Kandidat der AfD-Fraktion will er einen Sitz im Kuratorium der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Ein Amt mit viel Renommee. An diesem Tag leitet Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP die Sitzung. Wir kommen zu dem Wahlvorschlag der Fraktion der AfD auf Drucksache 5502. Wer stimmt für diesen Wahlvorschlag? Wir sind im November 2018, 14 Monate nach dem Einzug der AfD. Ein Jahr, in dem der Ton rauer geworden ist. Und jetzt versucht die AfD, Kandidaten für verschiedene Ämter und Gremien durchzubekommen. Sie wollen mitspielen. Dafür brauchen sie aber die Zustimmung von den anderen Abgeordneten, die sie seit Tag 1 im Bundestag öffentlich beschimpfen. Wie will die AfD sie jetzt überzeugen? In der Quasselgruppe diskutieren sie eine Strategie. Thema: Rede um 1 Uhr nachts. Ich bin da mit einer 3-Minuten-Rede zum Thema Umwandlungsgesetz dran. Von Professor Hirte, CDU, wurde gefragt, ob die Rede zu Protokoll gegeben werden kann. Was die AfD hier vorhat, hat eigentlich nicht wirklich was mit der Wahl direkt zu tun. Also die Rede einfach in die Abschrift der Sitzung aufnehmen zu lassen, statt sie am Redepult zu halten. Reden zu Protokoll geben, das ist ein parlamentarisches Vorgehen und schon länger üblich, wenn die Tagesordnung des Bundestags halt sehr voll ist. Vorteil, die Sitzungen dauern dann nicht so ewig lange. Nachteil, die Rede wird nicht im Plenum debattiert. Ich würde das gerne tun, weil das Thema an sich und zu dieser Stunde niemanden interessieren dürfte. Wir ärgern. Zwar die anderen quälen uns selbst aber auch. Also was soll ich machen? Deine Entscheidung. Aber ich bin für Quälen, solange wie nicht alle unsere Kandidaten gewählt wurden. Quälen? Geh vorher schlafen und komm wieder. Ich rede heute auch um Mitternacht, aber abgelehnt, die Rede zu Protokoll zu geben. Wir sollten keine Rede zu Protokoll geben, solange unsere Leute nicht gewählt werden. Okay, also, die Fraktion macht daraus eine Strategie, eine Quälstrategie. Sie will Reden spät nachts halten, statt zu Protokoll zu geben, um die Sitzungen möglichst lange hinauszuzögern. Ja, damit die anderen Abgeordneten möglichst wenig Schlaf bekommen. Ja, und wenn die dann nach Hause gehen, dann kann die AfD Bilder zeigen vom leeren Plenum und von vermeintlich faulen Abgeordneten. Ja, und das alles, um die anderen zu zwingen, ihre Kandidaten zu wählen. Mit Schlafentzug. Die AfD ist in der Legislaturperiode übrigens tatsächlich die Partei, die am wenigsten Reden zu Protokoll gibt. Nur 30 insgesamt. In 4 Jahren. Während die FDP, auch Oppositionspartei, etwa 140 zu Protokoll gibt und die CDU-CSU ganze 408. Um 3 Uhr nachmittags findet im Plenum die Abstimmung über Witts Kandidatur für das Kuratorium der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas statt. Die Sitzung geht inzwischen 6 Stunden. Wer stimmt für diesen Wahlvorschlag? Bundestagsvizepräsident Kubicki guckt in die Runde. Das Plenum ist heute gut gefüllt. Die Fraktion der AfD hebt geschlossen die Hand. Sieht so aus, als ob auch aus den Reihen der CDU ein paar die Hand heben. Wer stimmt dagegen? Ein paar mehr. Dann ist dieser Wahlvorschlag mit den Stimmen der CDU-CSU und der AfD gegen die Stimmen der anderen Fraktionen des Hauses abgelehnt. Witt fällt bei der Wahl durch. Die Wahlvorschläge aller anderen Parteien an diesem Tag angenommen. Aber Witt wird wieder antreten im Januar 2019. Abgelehnt. Und nochmal im Februar 2019. Abgelehnt. Im März 2019. Abgelehnt. Und nochmal im April 2019. Abgelehnt. Bis April 2019 scheitert Uwe Witt insgesamt 5 Mal. Er bekommt das Amt aber nicht. Und auch bei einer anderen Wahl scheitert die AfD ein ums andere Mal, obwohl ihr eigentlich der Posten zusteht. Die maßgebliche Wahl für uns ist die von Mariana zur Vizepräsidentin. Bis dahin sollten wir sie quälen und das auch so erklären. Das heißt, Debatten auch gerne bis 4 Uhr morgens. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass sie gewählt wird, oder? Eben, genau deswegen. Auch Mariana Haider-Kühnel bekommt ihren Posten nicht. Gaunands Jagdtruppe kann aus den gescheiterten Wahlen aber immerhin noch etwas machen. Schlagzeilen. Nachdem Haider-Kühnel zum 3. Mal scheitert, heißt es im Tagesspiegel: AfD-Frau Haider-Kühnel nicht gewählt. Gauland empört über Ausgrenzung seiner Partei. Beatrix von Storch schreibt uns wörtlich: Dagegen ist die AfD mit legitimen Mitteln unter Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Rechte vorgegangen. Jetzt rächen sich die Quälstrategien, die ganzen Beleidigungen der anderen Abgeordneten im Plenum. Auch in der geheimen Chatgruppe der AfD ist so einiges an Verunglimpfungen und Bösartigkeiten über Abgeordnete der anderen Fraktionen zu finden. Was wohl diejenigen sagen, über die hergezogen wird? Das wollten wir wissen. Und Sebastian ist dann mal durch den Bundestag spaziert. Kleiner Spoiler. Die Abgeordneten lesen die AfD-Chats selber vor. Und sie lesen sie auch zum 1. Mal. Und dann, Moment, wir brauchen nur 10 Minuten. Jeder sieht, der Altmaier ist zu dick, aber keiner sieht, dass er immer Hunger hat. Ja, das hier war jetzt eher in der Kategorie harmlos. Die SPD ist so irrational geworden, die saufen sich alles schön. Beziehungsweise für Kevin Kühnert passende Drogen. Bier? Diese Doppelnamen, Frau Hass, Ellmann. Schock beim Heimflug nach Salzburg, Kinderüberraschung am Tor an Bord. Aha. Ausgerechnet Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ein Name wie eine Diagnose. Nein, es ist eine Kurzgeschichte. SPD, du Opfer, dich fressen wir als nächstes. Was meinen die? Mal sehen, was hier als nächstes kommt. Das ist die Arbeitsgruppe FDP. Keine Eier in der Hose, keine Agenda außer Hass auf AfD. Die Grünen bei über 20% wäre noch schlimmer. als Merkel. Eine klare Haltung, dass die AfD eine rechtsextreme Partei ist, das muss man sich schon anhören. Mülltrennung, erst FDP, dann SPD, dann CDU. Die Frage ist, was man mit der AfD macht, wahrscheinlich ab in die braune Tonne. Das, was wir am Redepult erlebt haben, das ist die Spitze des Eisberges. Also es sind so viele Tabubrüche und Dinge, die einfach nicht unwidersprochen stehen bleiben können. Es ist eigentlich stetes Gift, was da geträufelt wird in unsere Debattenkultur. Ich hatte mir in der Tat das Niveau sprachlich im Bundestag etwas anderes vorgestellt. Aber die AfD unterscheidet sich qualitativ, weil es ihr darum geht, die Institution als solche in den Dreck zu ziehen. Einerseits wollen die Politikerinnen und Politiker der AfD im Parlament mitspielen, Inhalte setzen. Andererseits beschweren sie sich öffentlich, nicht mitspielen zu dürfen, Stichwort Opferrolle. Im Plenum werden ihre Kandidatinnen und Kandidaten immer wieder nicht gewählt. Auch nicht in den Geheimdienstausschuss und nicht in mehrere andere Kuratorien von Stiftungen. Als im Mai 2019 mal wieder in einer Donnerstagssitzung Kandidaten nicht gewählt werden, da denkt sich die Quasselgruppe was Neues aus. Eine namentliche morgen Nachmittag wäre die richtige Reaktion. Eine namentliche, ja, schon wieder so ein parlamentarischer Begriff. Im Bundestag müssen die Abgeordneten über eine ganze Reihe an Dokumenten abstimmen. Gesetzesentwürfe, Wahlvorschläge und so weiter. Die meisten Abstimmungen, die finden per Handzeichen statt, wie die Wahl von Kandidaten. Aber eine namentliche, die funktioniert ein bisschen anders. Da bekommen die Abgeordneten bunte Plastikkärtchen in die Hand. Blau für Ja, Rot für Nein und Weiß für Enthaltung. Da steht auch noch ihr Name drauf und die werfen sie dann am Ende in eine Urne. Fraktionen beantragen eine solche Abstimmung oft nur bei heiklen Themen, also wenn es wirklich wichtig ist zu wissen, welcher Abgeordnete wie gestimmt hat. Die Abgeordneten im ganzen Haus, die bekommen eine namentliche übrigens sehr schrill mit. Oh, mir geht das immer durch Mark und Bein, dieser Sound. Dann müssen alle Abgeordneten aus ihren Büros ins Plenum laufen. Ja, Steilvorlage für die AfD. Man kann damit nämlich super aufzeigen, wer da ist und wer nicht. Wer nicht kommt, ist nach AfD-Logik ein fauler Abgeordneter. Ja, und der zahlt dann auch 100 Euro, wenn er unentschuldigt fehlt. Das ist so geregelt. Super zum Quälen. Vor allem, wenn Freitagnachmittag ist und eigentlich alle ins Wochenende wollen. Wie im Mai 2019. Die AfD lässt über einen ihrer Anträge namentlich abstimmen. Grimmige Mienen, genervtes Gedränge an der Garderobe, einer fluchte, ich muss zum Zug, Sprints zu Fahrdiensten. Ich glaube, so eine namentliche Abstimmung am Freitagnachmittag sorgt so richtig für Freude beim bunten Block. Sollten wir öfters machen. Smiley. Doch Beatrix von Storch, die findet das gar nicht mal so lustig. Es waren 62 Ja-Stimmen. Das heißt, es fehlten ein Drittel unserer Leute. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Tja, wessen Idee war das denn? Vielleicht haben wir ja noch andere Penetranz-Ideen als solche mitten im Wahlkampf an einem Freitagnachmittag. Und falls wir mit 2/3 Teilnahme nun unter den anderen Fraktionen liegen sollten, war es ein übles Eigentor. Das schreibt Peter Böhringer, der im Haushaltsausschuss einiges zu tun hat und nebenbei noch im Wahlkampf für die Europawahl und die Kommunalwahlen in Bayern steckt. Der ist zumindest richtig sauer. Die wöchentliche To-Do-Liste der Abgeordneten, die ist eben ziemlich lang. Ja, genau. Also wir haben den Bundestag mal ausgewertet. Eben die To-Do-Liste, die die Abgeordneten Woche für Woche abzuarbeiten haben. Und auf dieser Liste steht etwa eine Rede pro Woche. Und naja, auch eine Zwischenfrage. Und auf die muss man reagieren. Doch das im Plenum ist ja nicht alles. Dazu kommen ja noch die ganzen Dokumente, die die Parlamentarier abarbeiten. Etwa 5 Anträge pro Woche, 1 bis 2 Berichte, die in den Ausschüssen geschrieben werden und 6 kleine oder große Anfragen aus den Fraktionen. Das sind manchmal 2, manchmal 10-seitige Dokumente mit Fragen an die Regierung. Und die müssen gelesen werden. Und auch Gesetzentwürfe mindestens 1 pro Woche. Der Bundestag ist ein rasch getaktetes System. Und dazu kommen ja noch sonstige Verpflichtungen, wie zum Beispiel die Wahlkampftermine. Und deshalb werden bei Abstimmungen oft nicht alle Abgeordneten ins Plenum geschickt und oft per Hand abgestimmt. Aber dann... Ja, muss man halt trotzdem zur Namentlichen laufen. Für diejenigen, die in und um Berlin leben, kann es eine gute Idee sein. Für die, die sich heute Abend noch im Wahlkreis 500 Kilometer von Berlin den Hintern aufreißen müssen, ist es auch noch ein teurer Spaß. Ich glaube, einige hier in der Fraktion haben ihren Verstand verloren, wenn sie jemals einen gehabt haben. Exakt hirnlos, was hier abgeht. Naja, auch beim Hashtag Jagen gilt, möglichst nicht ins eigene Knie schießen. Weidel übrigens, ne? Die bestreitet im Interview später, dass es überhaupt je Quälstrategien gab. Wir beantragen als Fraktion viele namentliche Abstimmungen, sodass dann auch nachher jeder schwarz auf weiß lesen kann, welcher Abgeordnete für was gestimmt hat. Also, dass man sich nicht dahinter verstecken kann. Das ist eigentlich damit gemeint. Und da geht es überhaupt gar nicht darum, ums Quälen, sondern es geht um die parlamentarische Verpflichtung, warum uns unsere Leute gewählt haben. Wenn man sich die Zahlen anschaut, hat die AfD in den gesamten 4 Jahren übrigens die höchste Fehlquote. Ja, vielleicht ist die erste Zeit der AfD im Bundestag ja auch so eine Art Missverständnis. Sie zieht ein, macht das, was sie von der Straße und vom Wahlkampf kennt. Krawall und Grenzüberschreitung. In der Kandidatenwahl, in ihren Reden, in der Art und Weise, wie sie parlamentarische Instrumente nutzt. Ja, und mit all dem schießen sie sich ins eigene Knie, wie sie auch selber sagen. Haben sie sich also verzockt? Auf der anderen Seite, das Quälen und Draufhauen hat ja auch ein Muster. Die Chatgruppe zeigt, das ist schon alles sehr geplant. Die Hetzereien, das sind doch keine Ausrutscher, das ist kein Versehen. Außerdem, der Ton, mit dem die AfD auftritt, der ändert sich auch nicht. Im Gegenteil, der wird bei manchen sogar noch radikaler. Ja, und stößt dabei an Grenzen, die viel fundamentaler sind als die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags. Die AfD testet, wie weit sie wirklich gehen kann. Nächstes Mal. Das ist die Jagd. Ein Podcast von Christian Basel, Sebastian Pittelko und von mir, Katja Riedel. Folge 2. Ein Schuss ins Knie. Es sprachen Andreas Leopold Schad, Boris Jacobi, Sigrid Burgholder, Marc-Oliver Bögel, Volker Lippmann, Thorsten Peter Schnick, Ralf Drexler, Kerstin Thielemann und Axel Gottschick. Schnitt Sitara Schmitz. Assistenz Felix Eichert. Technik Olaf Dettinger und Henning Schmitz. Komposition Isola Music. Dramaturgie und Storyline Sven Preger. Redaktion Leslie Rosin und Petra Nagel. Ein besonderer Dank an Lukas Stratmann. Die Jagd ist eine Produktion von WDR Investigativ und NDR Recherche 2022. Oh, was wäre der AfD alles erspart geblieben, wenn es WhatsApp nicht gegeben hätte?